Die stille Feier aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die stille Feier. Die stille Feier wacht in mir. Ich bin ein Fest. Fest aller Grazien hauset hier. Restloser Rest. Wie trat ich durch den Laubengang der Schönheit ein? Geht Freiheit durch den Zauberzwang gelassen sein? Verlassen sein, du einzig Los, wo wohnest du? Fall ich so nackt, fall ich so bloß dem Schatten zu? Lass mich allein, o Einsamkeit, will frage nicht. O aller Seelen himmelweit, du Lichtgedicht. Ende von Die stille Feier.